Als wir zwei zu ihnen sandten, da bezichtigten sie beide der Lüge, und so brachten wir durch einen dritten Verstärkung. Sie sagten: Gewiss, wir sind zu euch gesandt.